Trenn uns beide nicht, wir kenne dich nicht mehr. Du aber weich von hier, denn ich verachte dich. Wie? Du verachtest mich? Ja, ich verachte dich. Wenn du mir nicht vergibst, so strafe mich die Schwert. Sag an, wird sie nicht mein? Nein, niemals wird sie dein. Nicht mein, als mein. Das Rad!